liebster guter Vater, ziel nicht auf deine Söhne, denn grausam durchbohren deinen Leib ihre Gefeile und schleudern dich erbarmungslos von Wald zu Walde, vom Feld zu Felsen, vom Meer zu Berge, von Wald zu Wald, Feld zu Fels, Berg zu Berg, schleppen sie den Leib, zerschmettern ihn, zerschmettern ihn an Stamm und Stein, an Stamm und Stein, den Schluss Thank you. Leert nie